So, Kinder, dann mache ich euch jetzt mal eine Freude. Dem Kollegen Langenfeld damit eine Freude zu machen, will mir immer nicht so recht gelingen. Ich kümmere mich jetzt direkt darum, ob ihm das gefällt oder nicht gefällt, oder ob er es schick findet oder nicht schick findet, oder strange oder nicht strange, ob er ihn interessiert oder nicht interessiert. Sieht definitiv nicht interessiert aus. Steht da hinten in seinem blauen Hip-Hop-Kittel und sammelt seine Instrumente ein, die er hier gebraucht hat, um die Sendung rund zu machen. Aber ich dachte, machen wir wieder eine Reise. Wenn ihr schon immer so Hip-Hop hört, dann hören wir jetzt mal koreanischen Hip-Hop. Da kann man jetzt überlegen, ja, ich habe ja gehört, Korea ist ja geteilt in Nordkorea, Südkorea. Was für ein Hip-Hop ist es denn? Ich glaube, Hip-Hop ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die in starken kommunistischen Diktaturen eine wirkliche Präsenz hätte. Von daher ist es tendenziell eher südkoreanischer Hip-Hop, der sich aber seltsamerweise, das ist dann auch irgendwie wieder erschreckend, aber auch beruhigend. Nordkoreanischer Anti, also eine Art Antifa-Hip-Hop. Nordkoreanischer Antifa, nordkoreanischer Anti-Südkorea-Hip-Hop, meinst du? Ich weiß nicht, also. Naja, ich weiß auch nicht. Sag mal, die DDR war ja auch nur ganz kurz Hip-Hop-Nation, oder? Gab's das schon? Wann fing das denn an mit dem Hip-Hop im Osten? Ungefähr, ganz grob. Na, sag mal. Also. 86. Früher? Mitte der 80er. Na, Mitte der 80er. Naja, Ende der 80er Jahre war das over. Also 5 Jahre ist jetzt nicht irgendwie so, dass man groß Traditionen bilden könnte, oder? Hip-Hop made in GDR. Was soll der erste junge Techno-Bewegung der DDR sagen? Ich kenne, glaube ich, gar keinen DDR-Hip-Hop. Haben die sozialkritische Sachen? Haben die sozialkritische Texte? Ficken konnten die ja damals noch nicht sagen, oder? Aber auch noch nicht so oft gesagt. Damals. Stimmt. Insofern lagen sie da eigentlich nicht wirklich im Trend, aber die lagen auf jeden Fall so auf gleicher Linie. Die haben dann damals noch so Voulez-vous coucher avec moi gerappt. So eine Art, ja. Ja, so, naja, gut, okay. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, was der Südkoreaner da hippt und hoppt, aber der Song heißt schon mal einen guten Namen, der heißt Bang Gwa Ho He. Und die Cuts sind seltsamerweise, was bedeutet denn die Cuts? Warum steht, was heißt denn hier Katz? Essen die da nicht Katz? Naja, Hund. Was heißt denn hier Katz? Den musst du wissen. Katz, naja, das gritscht einer. Naja, und wer? Fritz. Super, oder? Aber das ist so asiatisch falsch geschrieben, Fritz. Dann ja, ist asiatisch falsch geschrieben, aber da kann man sich ja nur nicht noch, du jetzt kannst ja nicht noch verlangen, dass sie nur noch die Rechtschreibung kennt. Ich bin nicht in asiatisch auf dieser CD. App. Ja, weil dann könnte ich es überhaupt gar nicht lesen. Also durch so ein Übersetzungsprogramm? Ja. Das ist praktisch durch ein Übersetzungsprogramm. Ja, ne, also ich kann dir genau sagen, was das heißt, nämlich Bang Gwa Ho He. Du hast jetzt das vorgelesen, was heißt das? Ja, Bang Gwa Ho He heißt das. Okay. Ist so lautmalerisch. Hat irgendwas mit... Muss man also die müssen die... Weiß ich auch nicht. Ja, sag mal, ich muss mich mal hier erstmal einlochen, oder? Steuerung alt entfernen ist das Rätsel. Entferne mich auch mal jetzt, ja? Ja, super. Du wirst mir sehr fehlen, André. Ja, ich bin ja sozusagen... Du bist ja noch da. Das ist schön. Ob heute jemand anruft hier? Was meinst denn du, ob heute jemand anruft? Wie ist denn der Hörer so drauf? Du hast ja schon 2 Stunden... Wenn was ist, sag ich dir Bescheid. Wie ist denn der Hörer heute so drauf? Könntest du mal ungefähr so eine... Hast du so Vibrations-mäßig irgendwann mitgekriegt? Ich hätte heute kaum wirklich einen Hörer. Die rufen an, sag mal, ist ja ein Ding. Da waren eben alle Leitungen voll. Warum das hier? Das ist aber nett, oder? Ja. Mann, ob die noch von dir sind oder sind die schon von mir? Die müssen von dir sein. Frag mal. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, Mensch. Merkt man gar nicht, wenn man angesprochen wird? Hallo, ja, bist du noch praktisch noch, bist du noch ein Langenfeld-Hörer oder bist du schon Kuttner-Hörer? Ich bin Kuttner-Hörer. Du bist Kuttner-Hörer? Ja, warte, ich mach mal mein Radio aus, ich hab hier gerade so eine Interferenz. Nicht das Radio ausmachen, um Gottes Willen, dann sinkt die Quote. Warte. Dann sinken die Werbepreise, Werbepreise. Früher musste man den Hörern nicht sagen, heute sagt der Hörer das von alleine. Ja, natürlich, die sind geschult. Super. Wer bist du denn? Ich bin Markus. Markus? Du bist kein Hip-Hop-Hörer? Doch, unter anderem. Naja, aber du hast eben gesagt, du bist kein Langenfeld-Hörer. Markus! Ja. Markus, ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich frage halt nur so vorsichtig, weil ich mir ein Bild vom Hörer machen will. Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die ich gut finde. Gut. Wahrscheinlich südkoreanischen Hip-Hop, oder? Da stehst du doch wie Sau drauf. Nee. Was? Wieso denn? Nee, kennst du denn südkoreanischen Hip-Hop? Nee, kennst du auch nicht. Willst du ihn nicht mal kennenlernen? Aber ich meine, warum sollte südkoreanischer Hip-Hop schlechter sein als blöder deutscher Hip-Hop? Ja, weil man beim deutschen Hip-Hop die Texte wenigstens versteht. Ja, aber du hörst auch 50 Cent und Eminem. Ja. Und da verstehst du aber auch kein Wort, wenn wir ganz ehrlich sind. Schon, ja. Außer suck my dick, fuck off, bitch. Oder? Das versteht man ja mal, aber den Rest versteht man noch nicht. Aber es ist ein bisschen Unterschichten-Hip-Hop, würde ich sagen, denn... Wer welcher? Der Deutsche. 50 Cent. Na, und der Deutsche ist jetzt aber auch nicht gerade so Mittelklasse-Hip-Hop oder Oberklassen-Hip-Hop, dass du denkst, das sind Frankfurter Bankdirektoren-Söhne, die da rappen. Wobei, wahrscheinlich sind es möglicherweise da welche. Man muss ja nicht gerade Sido hören oder sowas. Es gibt ja auch andere Sachen wie hier Jan Delay oder... Jan Delay, genau. Genau, der Langfeld, der schaltet sofort total ab, wenn der draußen sitzt. Würde gerne mal wissen, wann der da zum letzten Mal Jan Delay gespielt hat. Naja, gut. Also machen wir jetzt erstmal koreanischen Hip-Hop und danach fangen wir richtig mit der Sendung an, wa? Hättest du denn eigentlich einen Wunsch an die heute folgende Sendung? Musikwunsch? Nee. So, in so einen geistigen Wunsch quasi. Oder einen thematischen Wunsch, oder? Lass uns doch über... Man musste nicht! Sprechen. Über Weihnachten, echt? Ja. Aber das ist doch aber also jetzt irgendwie über Weihnachten... Hast du denn... Mehrwertsteuererhöhung. Ja, super. Was wollen wir denn da drüber reden? Kinder, alle, ruft mal an, wie findet ihr die Mehrwertsteuer? Die Sachen werden teuer, wie findet ihr das? Ja, ich bin hell begeistert davon. Ja, ist doch geil, ist doch super. Da können die Nebenkosten sinken. Das ist schön, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist gesichert. Ackermann ist frei. Spitze. Ja, für alle. Ja, Mensch. Also willst du da, aber das ist doch die Scheiße, da kann man, du hast ja recht, im Grunde müsste man darüber diskutieren, oder? Mhm. Aber wir wollen mal ehrlich sein, irgendwie so direkt Ahnung hat man auch wieder nicht. Mehrwertsteuererhöhung. Weißt du, wie hoch die Mehrwertsteuer in Frankreich ist? 21%? Ich weiß es nicht, ja? Aber da ist ja bei uns noch extrem moderat mit 14, oder? Oder 15 oder 16. 15. 16, 15. 16. Die 16 ist ja jetzt und 3% wurde angehoben. Ja. Also dann sind wir immer noch besser als der Franzose dran. Ja. Also eigentlich ist... Aber die Franzosen, die verdienen ja auch mehr Geld. Sicher? Würde ich sagen. Würde ich nicht unbedingt sagen. Verdienst du denn Geld? Ja, als Auszubildender. Ja? Mhm. Wie viel kriegt denn ein französischer Azubi? Das weiß ich noch nicht. Na siehste. Recherchieren. Wie viel kriegst du denn? Das sag ich im Radio nicht. Ach so, warum denn nicht? Weil du so ein echt extrem... Weil du so einen Fensterputzer Schornsteinfegerposten hast, nee, so einen extrem privilegierten, wo die mehr zahlen, als sie eigentlich dürften? Nee, mir jetzt schon nicht schlecht, also das nicht. Aber? Über Geld spricht man nicht, man hat's oder man hat's nicht. Wer sagt denn das? Ich? Nee. Das sagen doch die Geld haben. Warum schlägst du dich auf die Seite der Ackermänner und Bankdirektoren? Die wollen ja immer ihr Gehalt daheim halten. Ja. Aber du hast es doch nicht nötig, oder? Also ich nehme mal jetzt ganz grob an, dass dein Jahreseinkommen unter 2,5 Millionen Euro liegen wird. Hast du recht. Siehst du, von daher ist da eigentlich keine Schwierigkeit, darüber zu reden. Mhm. Ja, naja, gut. Okay, dann machen wir ein bisschen koreanischen Hip-Hop, oder? Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Du hast mich hier aber aufs Heiterste in den heutigen Abend reinschleudern lassen. Wie? Das musst du mir das nochmal erklären. Reinschleudern lassen? Du hast mich auf das Heiterste in diesen Abend heute reinschleudern lassen. Also dafür wollte ich dir danken, dass meine Laune praktisch gleich gestiegen ist, weil ich merke, Mensch, das gibt total sympathische, interessante, nette Menschen draußen, die noch in der Ausbildung sind, aber trotzdem prima. Unter 2 Millionen Euro verdienen. Und unter 2,5 habe ich gesagt. Unter 2,5 Millionen Euro. Unter 2 Millionen, da wäre ich mir schon nicht so sicher. Da würdest du vielleicht dann sagen, über Geld redet man nicht. Genau. Genau, oder? So sieht's doch aus. Ich wünsche noch was. Ja, hast du denn eigentlich, hättest du den Musikwunsch? Ich bin jetzt fast so großzügig, dass ich dir möglicherweise so ihn erfüllen würde. Aber das kann natürlich nur ein Musikwunsch sein, den ich auch dabei habe. Dann würde ich sagen. Und ich habe ja nur Musik dabei, die praktisch keiner kennt. Das ist ja immer mein Ehrgeiz. Dass man immer hört und denkt, sag mal, was ist das denn? Hat der voll eine Panne? Wie, was spielt der denn da schon wieder für eine? So. So, aber hättest du denn jetzt einen Wunsch, von dem du denkst, dass du ihn nicht kennst, dass ich ihn aber erkennen müsste und hätte? Du kennst doch Jan Delay. Hab ich nicht, damit habe ich nicht dabei. Hm. Hätte ich sofort gespielt, tut mir leid. System of a Down? Nee. Martin Yondo? Nee. Ach, ist das toll, wie man so aneinander vorbeireden kann. Och, Xavier Naidoo würde ich definitiv nicht spielen. Tut mir leid. Man soll ja im Radio immer nicht sagen, was man nicht so gut findet, aber bleibt mir nur Standard übrig. Finde ich nicht so gut. Aber kannst du ja gut finden. Findest du den gut? Jo. Auch gut. Gute Einstellung. Ja? Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen. Naja, ja. Oder? Ja. Den Wirtschaftsstandort Deutschland verbessern, meinst du, oder was? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der liegt dir natürlich sehr am Herzen, oder? Der Wirtschaftsstandort Deutschland. Genau. Was machst du denn, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu erhöhen? Die muss ja erhöht werden. Naja, arbeiten. Und da muss ich arbeiten ihn? Denkst du, arbeiten ihn alleine reicht? Naja, und Sozialversicherung zahlen. Naja, aber das machst du ja auch nur, weil du arbeitest. Stell dir mal wenn, würde ich sagen, wenn du arbeitslos bist und dann trotzdem noch schön in die Kasse einzahlst, dann würdest du was zum Standort beitragen. Dass wenn man arbeitet, dass man dann Steuern zahlt und Krankenversicherung und so weiter, das ist doch selbstverständlich. Ja, wenn du arbeitslos bist, nimmst du ja von den anderen das Geld dafür. Genau, und wenn du dann arbeitslos bist und das Geld nicht nimmst, sondern dann noch was einzahlst, dann machst du dich um Deutschland verdienen. Verstehst du, was ich meine? Ach so. Ja, aber so verdient willst du dich jetzt auch nicht um Deutschland machen, wa? Mhm. Das würde mich sowieso mal... Also du bist der Meinung, du machst dich um Deutschland verdient, weil du arbeitest. Jo. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie was Besseres bin oder so. Nee, ist auch nicht so. Aber das wäre auch mal eine interessante Frage. Warum, ob der Einzelne sich auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland verdient macht? Du durch Arbeiten. Markus heißt du, wa? Ja, Markus. Markus. Also ich würde sagen, wenn alle in dem Land jetzt so denken würden, kein Job, kein Bock auf Arbeit, dann... Nee, den denken die doch nicht. Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich 5 Millionen, die denken, sie hätten ja einen Bock auf Arbeit. Ja, da hat die Arbeit bloß keinen Bock auf sie. Ich weiß nicht, ich schätze jetzt mal, es gibt bestimmt 2 Millionen, die sagen... Das ist eine fiese Schätzung. Naja, wenn es, sagen wir mal, das könnte man, also das würde sich doch nur bewahrheiten, wenn man jetzt sagt, man hat 10 Millionen leere Arbeitsstellen und 5 Millionen Leute, die arbeitslos sind und dann kriegen 3 Millionen einen Job und 2 Millionen sagen, nein, ich will nicht. Aber wenn es keine Jobs gibt... Und 5 Millionen arbeitslos sind, dann kann man ja schlecht sagen. Na, aber von denen wollen wahrscheinlich 2 Millionen gar nicht. Kommt auf den Versuch an. Würdest du Spargel stechen wollen? Spargel? Spargel stechen, muss ja auch gemacht werden. Ich bin auch jung, ich könnte mich ja bücken. Ja, natürlich, könntest du. Könnte ich auch. Würdest du machen? Jetzt sei mal ganz ehrlich. Von was rufst du an? Oder da müsste man eine andere Technik entwickeln. Ja, jetzt fang darum jetzt nicht. Darum, ob du jetzt irgendwie so dann 4 Wochen lang schön über die Belitzer Heilstättenerde krauchen wolltest. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Für einen scheiß Lohn, oder? Mhm. Wahrscheinlich nicht so richtig, oder? Was machst du für eine Ausbildung? Ich mache Restaurantfachmann in 4-Sterne-Hotel. Naja, siehste. Da willst du doch nicht mit Gummistiefeln über die Spargelfelder spazieren, oder? Nee, und dich Anzug. Den ganzen Tag bücken, siehst du, genau. Da willst du im Anzug über die Spargelfelder spazieren. Markus, ich danke dir für deinen Anruf und belohne dich jetzt mit wunderbarem südkoreanischen Hip-Hop. Okay, das ist mein Und du musst dich einfach eingrooven. Ey, man muss offen sein, man muss neugierig sein, man muss interessiert sein und muss sagen, ey, auch der Südkoreaner macht saucoolen Hip-Hop. Keiner kennt ihn, ich kenne ihn, ich bin anders als die anderen, ich weiß mehr. Verstehst du? Also im Grunde geht's doch immer... Wie bitte? Shake it, sag ich. Ja, im Grunde geht's doch mal darum, dass man ein bisschen anders ist als die anderen, oder nicht? Oder willst du sein wie die anderen alle? Nee, ich will eigentlich... Eigentlich willst du anders sein, oder? Jo. Und ich sag dir echt... Ist doch anders, oder? Nee, naja, nicht unbedingt. Findest du? Also ich meine, wenn man so rauskickt, denkt man immer, Mann. Die sind alle gleich, oder was? Naja, ansatzweise schon. Also ich meine, ich kann mich ja nicht davon ausnehmen. Also ich meine, warum tragen alle Jeans zum Beispiel? Naja. Wo man denkt, muss ja ohne sein. Naja, klar, es gibt immer noch die Jogginghosen und gibt dann auch noch die 70er Jahre Humana-Anzugsfraktion und so, aber ja, natürlich, aber es sind so drei, vier Sachen, oder? Und dann kommt aber einer, der trägt einen Schottenrock und da weiß man, bei dem ist der Wille zum Anderssein irgendwie nicht zu bremsen. Ja. Würde ich, also so anders würde ich jetzt auch nicht sein wollen. Aber ein bisschen, aber ein bisschen anders will man ja schon immer sein und dann ist man aber letztendlich doch nicht viel anders. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man quasi ein Spezialist für koreanischen Hip-Hop ist, dann hat man echt anderen was voraus. Da können ganz wenige sagen, Kenny ist eine geile Nummer. Auf jeden Fall. Ja, und du kannst jetzt zuhören, schön tapen, dir das fünfmal rinziehen und sagen, Kenny ist echt eine super Nummer. Das ist doch Yang Dong Goin. Yang Dong Goin. Von seiner dritten CD aus dem Jahre 2006, Yang Dong Goin. Mit dem saucoolen Track Bang Gwa Ho He. Oder? Das wäre doch spitze, jo, wenn man das sagen könnte. Markus. Yang Dong Dong Gili. Yang Dong Goin. Jetzt merkt ihr es wenigstens. Jetzt schreibt ihr auf Yang Dong Goin. Dass du dann morgen kannst du dann auf Arbeit sagen, ey, sag mal, kennt ihr eigentlich die neue CD von Yang Dong Goin? Und dann sagen die alle, nee. Kannst du sagen, boah, die ist geil. Dann sagst du, fragen die, wo gibt's denn die? Sag ich nicht. Habe ich ganz alleine. Und der Track Bang Gwa Ho He. Boah, der ist Hölle. Bang Gwa Ho He. Oder? Bang Gwa Ho He. Bang Gwa Ho He. Bang Gwa Hohe, genau. Bang Gwa Hohe. Und scratchen tut Olle Fritz dabei. Und das Ganze ist von Yang Dong Goin. Polymaisch. Mhm. Hast du Russisch gehabt in der Schule? Nee. Bitte? Hast du Russisch in der Schule gehabt? Ja, aber ich hab's abgewählt, weil total scheiß Aussprache, scheiß Verstehen. Du, wa? Scheiß Aussprache. Natürlich! Ja, wenn man es kann, hat man keine scheiß Aussprache. Aussprache ist der es ausspricht. Und wenn man es nicht aussprechen kann, dann hat man eine scheiß Aussprache. Kann man jetzt aber dem Auszusprechenden nicht zum Vorwurf machen. Ja, ich bin froh, dass ich gut gewillt Englisch sprechen kann. 4-Sterne-Hotel? Was machen denn 4 Sterne aus? Kannst du mal Stern 1, was bedeutet der 1. Stern, der 2., der 3., der 4.? Also genau weiß ich das nicht. Oh, das sollte man aber wissen. Jetzt hast du selber Wert drauf gelegt, dass 4 Sterne. Naja, der erste ist bestimmt für die Küche. Was heißt für die Küche, dass eine Küche da ist? Super, habe ich zu Hause auch. Okay, weiter. Dann lebe ich praktisch schon im 1-Stern-Hotel auf jeden Fall. Der 2. Stern fürs Restaurant. Und der 3. Stern ist für das Hotel, die Zimmer. Was heißt denn für die Zimmer, dass sie überhaupt Zimmer haben oder was? Und ein 2-Sterne-Hotel hat keine Zimmer, aber eine Küche und ein Restaurant. Also ein 2-Sterne-Hotel ist eigentlich eine Kneipe. Mit Küche. Ja, sag mal, du bist doch aber der 4-Sterne-Lehrling. Ich finde, ein 4-Sterne-General sollte auch wissen, was seine 4 Sterne bedeuten. Und ein 4-Sterne-Restaurant-Facharbeiter-Azubi sollte auch wissen, was die 4 Sterne bedeuten. Na, da musst du dich aber noch mal schlau machen. Ich werde mich noch mal schlau machen. Na, das finde ich aber auch. Du solltest dich aber ordentlich mal schlau machen. Ja. So, und jetzt gibt's aber koreanischen Hip-Hop bis zum Abwinken. Okay. Markus, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Jo. Okay, tschüss. Ciao. So, und jetzt hören wir nämlich Yang Dong Goin von ihrer dritten CD aus dem Jahre 2006, und zwar den Song Bang Gwa Ho He. Oh my gosh, 했던 내 어깨 전방에 미쳐 친구놈이 경비에게 잡혀 끌려가는 거야 마치 영화 속 죄수가 사형선 고를 받고 사형대로 끌려가는 듯한 이미지로 기억해 친구의 표정은 모든 것을 포기한 듯했어 여기서 잠깐 지금 생각해보면 어린 나이에 그런 눈빛이 과연 어디서 나왔을까 되짚어보게 돼 그 친구는 나름대로 집이 어려워 보이진 않았거든 이제야 짐작하건대 분명히 가정에 문제가 있던 걸 거야 Kinder, jetzt sollen mir Kinder sagen, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ich verstehe immer sonst auch alles nicht, was die da so singen, oder? Die Gruppe ist echt scheiße lässig. No, you eat it always. Back in the day, I was a teenager. Back in the day, I was a teenager. Wahrscheinlich Teenager, wa? What was a teenager? Back in the day, I was a teenager. 오늘의 아침 햇살은 나에게 왜 이리 더 무심할까? 차라리 떠오르지 않는 나만 나는 내게 속삭이지. 우리 칸덤 쓰인 것은 코레아니쉬. 아니, 코레아니쉬, 와? 이 스파가 보다 이 스파의 타이틀. 그럼 어제 보리가다 걸렸다더라 경찰서로 넘겨졌다더라 오늘 경찰이랑 같이 등교할 거라더라 줄 타들어가기 시작했어 아우 등줄기를 타고 내리면 식은땀과 쭈뼛선 닭살은 좆됐음을 예감했어 교문을 들어서는 백차의 위험 공범자들의 센서 작동 위험 벌금비 버럼비 벌금비 버럼비 살기 번쩍번쩍 앞으로 벌어질 끔찍한 일들이 머릿속 아니 눈앞에 번쩍번쩍 절도에 동참했던 자식들은 슬금슬금 서러 눈치 살펴 씨볼까 졸라 후달려 극도의 공포와 초조함에 휘말려 공범을 출연해낸 상담 시간 휘말려 나 완전히 말렸어 야 혹시라도 네 절친한 친구라도 뭐 훔치러 간다 그러면 절대로 말려 제발 친구 따라 강남 가지 말고 제발 오늘 뭐 훔치러 갈 계획 짜고 있지 그렇지. 당장 그만둬 순간적인 쾌감을 줬다 보면 오늘의 현실은 아주 엉망이 돼 내가 그때 그러지만 않았어도 지금 이러고 살진 않았을 텐데 후회하지 말고 지금 마음 고쳐먹고 지금 조금이라도 아니다 싶은 일은 과감하게 관도 뿌리쳐 아니다 싶은 일은 과감하게 뿌리쳐 Back in the day I was a teenager I was a back in the day, back in the day, I was a teenager. Teenager. 누구나 멋진 미래를 꿈꾸지. 화목한 가정, 안정된 직장, 정차. 돈, 여자, 명예, 사회적 지위 그러려면 청소년기를 잘 보내야 해 3살 버릇 여든가고 달성불은 나무 떡잎부터 알아본다잖아 시작이 반이 긴 인생 여정의 시작인 청소년기는 평생의 번을 차지할 만큼 중요하고 삶의 영향력을 미칠지 미칠지만 어른들은 더러워도 그러려니 살지만 너희는 아니야 행복하게 아름답게 잘할 권리가 있어 너희가 보아온 것들보다 겪어온 것들보다 세상엔 아직 더 많은 셀 수 없는 무궁무진한 아름다운 미소 멋있어 커다란 기쁨은 오히려 우리가 생각지도 못했던 아주 작은 곳에 숨어있어 Back in the day I was a teenager 마치 국민학교 소풍되는 보물찾기 놀이처럼 마치 소풍되는 보물찾기 놀이처럼 Back in the day I was a teenager Back in the day, back in the, back in the, back, back in the, back in the, back in the day I was a teenager hey, I was a teenager. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kurze spanische Atemübung, würde ich sagen. Ejercicio número 26. Especial para usted. Especial para enamorados. Vamos a respirar simple y sencillamente, lenta y suavemente por su nariz. Siéntese, por favor, en flor de loto, doblando bien una rodilla contra la otra. Mantenga su espalda derecha y tensa, levante bien su cabeza. Y vamos a respirar despacito por la nariz. ¿Listas? Y comenzamos respirando. Uno. Sostenga el aire. Y dos, afuera. Otra vez, ¿listas? ¿Listos? Y respirando. Uno. Levante bien su cabeza, señora. Sostenga el aire. Y dos, afuera. Tercera y última vez. Respiramos. Uno. Profundamente por su nariz. Mantenga bien contraído su abdomen. Y dos, afuera. Y suficiente. Genau, so sieht's aus. Tag, Tag, Tag, würde ich sagen. Was ist das hier? Das ist natürlich eine Telefonsendung. Da kann man anrufen, und zwar unter dieser Telefonnummer hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, ich würde am liebsten am Anfang jetzt mal kurz ein Experiment machen, euer Einverständnis vorausgesetzt. Und sag mal, da könnt ihr jetzt nicht aber immer nur, also jetzt mal aber richtig, jetzt mal hier noch, ich sag mal die Telefonnummer, ansonsten wird die Sendung hier abgebrochen, dann machen wir ja, ist ja auch Quatsch. Wenn es ja nicht alle Leitungen voll sind, dann hat es doch überhaupt ja keinen Sinn, hier anzufangen. Also dann ist doch Blödsinn, dann können wir das einlassen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach, Mann, jetzt mache ich hier euch mal gleich alle rin hier. Wer angerufen hat, soll jetzt drin sein. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Mensch, mach mal. Hallo. Die Scheiße ist ja so, kann man sie nicht unterhalten. Ah, ist das blöde. Ich bin auch drin. Hallo? Ja, natürlich bist du auch drin. Der Kuttner. Hallo, ja. Bin ich dabei? Ja, natürlich, merkst du doch. Ja, Mensch. Hallo? Ja. Hallo? Ja, hallo, was machen wir denn jetzt? Um Gottes Willen. Na, da habe ich ja wieder was angerichtet. Ja, was wohl. Ja. Oder? Na, genau. Genau, ne? Bin ich auch drin? Ja. Ah, Mensch, also wer drin ist, sollte... Ja, jetzt müsst ihr das Radio dann ausmachen. Ja, also eigentlich nur fragen. Sag mal, ich wollte nur eigentlich mal... Ich mach mal kurz hier. Juchhey, ich bin ein Schulkind. Juchhey, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein. Ich trag auf meinem Rücken ein Ränzelein. Hefte und Bleistift, Lesebuch. Hi, das ist für mich genug. Ich will auch fleißig lernen. Dann werd ich klug. Genau. So, Kinder. Ich wollte mal ein Experiment machen. Ja, hallo. Ja, seid ihr da einverstanden? Ja, klar. Wobei, ich habe auch überlegt, was halten ihr davon, wenn wir heute mal eine Band gründen? Ja, Oh, ich kann nicht singen. Ich hab schon eine. Ja, doch, jetzt noch nicht. Naja, aber lass mal richtig so Gitarre, Bass, Schlagzeug, einen Texter, einen Sänger und so zusammen, und dass wir am Ende der Sendung einen Song haben. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber die andere war... Ich hab vorher noch eine Experimentalfrage. Was denkt ihr? Ich hab hier vorhin ein Buch mitgebracht. Wo ist denn das? Scheiße. Ah, hier ist es. Jetzt ratet mal, ihr seid ja jetzt zu sechst. Oder? Ja. Kann mal jeder seinen Namen nennen? Von links nach rechts. Wer ist denn links? Wer ist denn links? Sei, rufen hier nur Rechte an oder was? Ich bin links. Jo, genau. Wie heißt du links? Wie heißt denn du? Ich heiße links. Nein, ich bin links, ich bin Fabian, du weißt. Fabian. Gut, und wer ist denn noch da? Ich hab schon Hendrik. Fabian, jetzt halt mal die Klappe. Fabian, ja. Hendrik. Tut mir leid. Genau, so. Weiter, wer noch? Ich hier. Ja, was? Wer denn ich hier? Ja, hier, ich, Basti hier. Basti. Genau. Also Fabian, Hendrik, Basti. Ihr haltet jetzt mal die Klappe. Bleiben nur drei. Wer ist denn da noch? Thomas. Thomas. Und noch? Fanny. Fanny. Ja, Bunny. Du bist ein Mädel, oder? Ja. Super. Nice. Yippie, und wer ist da noch? Jetzt haben wir Fabian, Hendrik, Basti, Thomas, Fanny. Sind erst vier. Sind fünf. Ach, fünf. Der sechste ist Ingo. Ingo, bist du das? Ja. Ey, sag mal, wer war denn das? Basti. Nee, nein. So, ich muss jetzt nur genau aufkriegen. Ich sehe, also ich kann ja zumindest sehen, wer redet. Wer nochmal sowas, also der fliegt raus. Das ist irgendwie völlig klar, oder? Richtig so. Genau. So, genau. So, ich habe jetzt mal überlegt, was passiert, wenn ich ein Buch aufschlage, den Finger reinstecke, irgendein Wort nehme. Wie lange, was denkt ihr, wie lange bräuchte die versammelte Fritz-Hörerschaft zu raten, welches Wort es ist, wenn ich alle Fragen nur mit Ja oder Nein beantworte? 5 Minuten. 20 Minuten. 10 Minuten. Oh, warte mal. 5, 20, 10. Noch eine Wort? Oder nochmal richtig. Fabian, was sagst du? Ich hab ja deine Frage ja nicht. Sei mal ruhig. Ich hab einfach 5 Minuten gesagt. Oh, Mann, das ist doch nicht so schwer, meine Frage. Ich wiederhole jetzt nochmal die Frage. Nee, mach aus. Ich sehe, wo es pfeift. Wer pfeift, fliegt raus. Oh, du hast aber still im Karton. Oh, Kinder. So, ich würde in ein Buch aufschlagen, den Finger reinstecken, irgendein Wort auf irgendein Wort fassen. Versteht ihr das? Ja. Ja? Soweit schon. Gut. Und die Frage ist, wie lange bräuchte jetzt die versammelte Fritz-Hörerschaft per Telefon rauszukriegen, um welches Wort es sich handelt, wenn ich alle Fragen, die das Wort betreffen, nur mit Ja oder Nein beantworte? Ah, ja. Ja, okay. Ingo hat verstanden. So, ja, gut. Wer hat's nicht verstanden? Haben alle verstanden? Ja. Spitze. Fabian, was denkst du, wie lange bräuchte man? Ich bin Optimist. Ich bleibe dabei. Fünf Minuten, sagst du. 5 Minuten. Hendrik? Ich sag 3 Minuten. 3 Minuten? Ja, doch. Basti, was sagst du? Ich sag 6,5 Minuten nur, ne? 6,5? Nein, also, okay. Thomas? 8 Minuten. 8 Minuten? 8 Minuten. Fanny? 10. 10. Fanny, du scheinst mir ganz realistisch. Ingo? 5. Ja. So. Sag mal, jetzt müssen wir hier mal gleich praktisch Nachrichten machen. Pass mal auf, ihr bleibt. Habt ihr noch Interesse in der Leitung zu bleiben oder soll ich jetzt euch rausschmeißen und weitermachen? Moment, ich habe schon Interesse. Ich habe nur eine Frage. Ja, frag mal. Und zwar letzte Sendung, da hast du dieses ein Lied gespielt, dieses mit dem Niemand weiß, was soll der Scheiß. Ja. Ja, habe ich leider jetzt nicht dabei. Von Gutz und wie wird es geschrieben? Und G-U-Z. Ja. Ach, hab ich sie ja hier, Mensch. Hast du Musik dabei? Gut, hab ich dabei. Gut, dann musst du ja noch Feeling B spielen. Feeling B hab ich leider nicht dabei. Und Billy Childish. Gut und Billy Childish. Okay. Da können wir ganz schnell mal rinnen. Kinder, ihr bleibt in der Leitung, oder? Dann machen wir weiter. Jo. Oh, dann hören wir uns. Naja, erklär ich dir auch gleich. Erklär ich dir gleich. Jetzt mal ganz ruhig, gleich nach Nachrichten geht's weiter. Der Stein war hier in dessen Freundenland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich schau mich an dich, niemand kommt vorbei. Ich mach die Augen so ein Tassel bis drei. Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Was wird hier so dann? Versand noch in unseren Taschen und auf den Boden fallen die Leierflaschen. Niemand weiß, was soll der Scheiß? Niemand weiß, was soll der Scheiß? Jede Generation hat ihre Helden, Wünsche und Träume. Fritz hat sie gesucht, gefunden und alle an einem Ort versammelt. Fritz präsentiert Rock, Jugend und Musik in Deutschland. Die Ausstellung über die letzten 50 Jahre Musikgeschichte. Hier. Vom Beginn mit Elvis und den Beatles. Über Punk in Ost und West, Udo Lindenberg und die Neue Deutsche Welle. Keine Atempause, der Geschichte wird gemacht, das geht voran. Bis zu den Fantastischen Vier, den Beatsteaks und den Helden. Ich will da sein. 50 Jahre deutsche Musikgeschichte in einer Ausstellung. Zum Ansehen, Anhören und Anfassen. Mehr Infos fritz.de. Rock, Jugend und Musik in Deutschland. Die Ausstellung vom 2. Dezember bis 4. März im Berliner Kronprinzenpalais. Einfach hingehen und gut finden. Der Eintritt ist frei. Fritz. Und das hört man. 22.35 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. In der lettischen Hauptstadt Riga hat der NATO-Gipfel begonnen. Bei einem Abendessen soll bereits die schwierige Lage in Afghanistan beraten werden. US-Präsident Bush und die NATO-Führung hatten zuvor mit Nachdruck an die Bündnispartner appelliert, mehr Truppen bereitzustellen. Bundeskanzlerin Merkel will diese Forderung auf dem Gipfel zurückweisen. Die Bundeswehr stellt etwa 2.800 Soldaten für den Einsatz in Afghanistan. Sie haben das Regionalkommando im vergleichsweise ruhigen Norden des Landes. Die USA, Großbritannien und die NATO fordern vor allem Verstärkung für den umkämpften Süden. Papst Benedikt XVI. Hat an seinem ersten Besuchstag in der Türkei die Religionsfreiheit angemahnt. Jedes demokratische Land sei verpflichtet, die Freiheit aller Gläubigen zu garantieren, sagte Benedikt mit Blick auf die Klagen der christlichen Minderheit in der Türkei. Zugleich wandte er sich gegen den Versuch von Religionsgemeinschaften, direkte politische Macht auszuüben. Dies sei nicht deren Aufgabe, sagte das Kirchenoberhaupt. Der neue Berliner Hauptbahnhof muss möglicherweise zum Teil umgebaut werden. Die Architekten haben vor dem Landgericht einen Sieg errungen. Sie hatten für das Untergeschoss eine Gewölbedecke entworfen und sehen diese als Teil eines Gesamtkunstwerks. Die Bahn ließ aber eine schlichte Decke einziehen. Ein Umbau könnte 40 Millionen Euro kosten. Die Bahn hat gegen das Urteil Revision angekündigt. Berlins Parlamentspräsident Momper bleibt im Amt. Er soll sich aber für die Panne bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters Wovereit entschuldigen. Das teilten SPD und Linkspartei nach einer Sitzung des Ältestenrates mit. Der Opposition reicht eine Entschuldigung nicht. Momper hat das Wahlergebnis irrtümlich zu früh verkündet. Wetter. Heute Nacht ist es nur leicht bewölkt, die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad. Am Tag ist es dann den ganzen Tag lang ziemlich bewölkt und trübe. Ab und zu regnet es auch bei 10 bis 12 Grad. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Vor dem Grenzübergang Frankfurt ist die rechte Spur dicht. Dort stauen sich die Laster. A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Albuinstraße und Oberlandstraße ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und A100 Stadtring Berlin-Neukölln Richtung Wilmersdorf. Dort gibt es Instandhaltungsarbeiten zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm, zwischen Beckstraße und Detmolder Straße und zwischen Albuinstraße und Kreuz Schöneberg. Dort ist jeweils die rechte Spur gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Und niemand weiß, und niemand weiß. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mach ich gerne. Ich sag mal, vorher die Telefonnummer durch. Hat im Moment aber gerade keinen Sinn, weil alle Leitungen hier total ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ja. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Man könnte ja den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat sein Werk aufgenommen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann. 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, hallo, hallo, Fabian, Henrik, Basti, Thomas, Fanny, Ingo, ihr seid alle noch da. Ja. Toll. Hallo. Also, ihr habt jetzt geschätzt Wortraten, wie lange das dauert. Ihr seid im Durchschnitt 6 Minuten 15 Sekunden, ist der Durchschnittswert. Dann wollen wir mal, dann würde ich jetzt mal sagen, ihr habt's auf die Kacke gehauen, wollen wir mal sehen, ob ihr es auf die Reihe kriegt. Los geht es, also wer als Antwort ja kriegt, darf weiterfragen. Wenn es nein gibt, dann kommt der nächste dran. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt in der Reihenfolge. Fabian? Ja. Als erster. Danach, wenn Fabian ausgefragt hat, also ein Nein bekommen hat, ist Hendrik dran. Okay. Danach, nach Hendrik, ist Basti dran. Okay. Nach Basti ist Thomas dran. Ja. Und nach Thomas ist Fanny dran. Hm? Und nach Fanny ist Ingo dran. Okay. Und Kinder, ihr habt jetzt 6 Minuten 15 Sekunden. Das von euch, die von euch prophezeite Zeit, gewissermaßen. Nein, ich muss da mal warten, bis die Sekundenzeiger oben ist. Mensch, hört mal auf, kann ich noch erzählen, von wem der Song war? Guts. Die Platte heißt Guts am Gogo-Snack. Gut, jetzt. Die gibt's im Plattenladen. Inne. Ist auch nicht so teuer, ist echt und ist eine total prima Platte. Ich muss hier noch 12 Sekunden warten. Ja, Kuttner. Und keiner weiß, was soll der Scheiß. Ihr werdet doch dann eine Stoppuhr haben im Studio. So, ich hab hier, hab ich ein total einfaches Wort. Echt, das ist ja auch schrecklich. Also, los geht's, Fabian fängt an, ich sage nur ja oder nein. Ja, ist es ein Artikel? Was heißt denn ein Artikel? Nein. Ist was Menschliches. Nein. Ist es ein Nomen? Nen was? Nomen, Substantiv. Genau. Ja, ist ein Substantiv. Naja. Thomas, weiterfragen. Ist es eine... ist es eine Person? Nein, Fanny. Ist es ein Gegenstand? Ja. Ha? Ist es ein natürlicher Gegenstand, also der Natur? Ja. Ist es eine Pflanze? Ja. Ach du Scheiße. Geht's um Musik? Nein. Gut. Ingo. Ein Baum. Nein. Verdammt. Es ist eine Blume. Ja. Ja. Sag mal, ist das schrecklich. Also ich meine, das exakte Wort heißt Blumen, aber so pingelig so, wollte ich jetzt nicht sein. Wer war? Fabian ist mein Name. Ach, Fabian, du, ich dachte, Ingo hätte sie geraten. Nein, ich kein. Sag mal, ihr habt eine Minute gebraucht, ist das enttäuschend. Haha. Los, dann machen wir jetzt aber noch einmal. Und dann sehen wir mal weiter und überlegen, ob wir... Was? Das ist nicht fair. Warum denn nicht? Haben wir was gewonnen? Nein, ihr habt nichts gewonnen. Außer, dass ihr euch irgendwie total gut fühlen könnt. Wenn hier aber sag mal andererseits, man will mal mehr gewinnen, als sich gut fühlen. Ja wohl. Sag mal, ich habe außerdem überlegt, also ich weiß ja nicht, ich wollte entweder Worte raten machen oder ich wollte eine Band gründen, das wäre eigentlich ohnehin eine schöne Idee, oder? Ja, aber richtig eine Radioband, also dass wir heute Abend dann hier zusammen musizieren und ein Konzert geben. Ich habe schon eine Band. Und ja, doch, das interessiert doch keinen. Ja. aber dann habe ich auch überlegt, ob man nicht vielleicht eine Partnervermittlung machen könnte. Ja. Ja, aber nicht so eine Partnervermittlung, nicht jetzt irgendwie knutschen und den Quatsch, sondern manchmal hat man doch, jetzt hört doch mal auf, manchmal hat man doch so, braucht man jemanden für bestimmte Sachen, wo man denkt, ach, man will nicht alleine... Ja, wer mir Mathe erklärt. Da gibt ach, du bräuchtest jemanden, der dir Mathe erklärt. Ja, wir schreiben morgen Klausur. Ja, aber das passt ja, also was, aber da kann er jetzt, spät, aber Fanny, da ist echt ein bisschen spät, oder? Hol den Lehrer. Ich habe ja heute schon fleißig gelernt, ich kann nur nicht schlafen. Fanny, das gibt's doch nicht. Was, jetzt brauchst du jemanden zum Schlafen, oder wie? Nein. Naja, siehste, also brauchst du eigentlich doch keinen. Doch, zum Daumen drücken. Zum Daumen drücken? Ja, genau. Ja, warte, und der soll jetzt da neben deinem Bettchen sitzen und die Daumen drücken, bis du morgen früh bis du morgen Abend aus der Schule wiederkommst, oder wie? Nein, morgen Daumen drücken. Wann ist denn das? Von 11.20 Uhr, glaube ich, bis 13.20 Uhr. Machen wir alle. Okay, drücken. Jetzt, ihr spinnt doch. Jetzt fang mal von vorne an. Wer hat denn gesagt, machen wir alle? Ich, Ingo. Ich? Wer, Ingo? Ingo, ja. Was machst du so vom Beruf eigentlich? Zimmermann. Warte mal, Ingo. Ja. Was sagt denn da der Polier, wenn du von 11.20 Uhr bis 13.20 Uhr mit gedrückten Daumen dastehst? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du damit weiter nageln kannst oder Gerüste bauen oder irgendwas. Herr Kuttner. Ja. Denn halt nur einen Daumen. Was? Nur einen Daumen drücken. Es ging um Daumen. Achso, naja, Daumen. Auf Wesentliche konzentrieren. Wer sagt denn das jetzt? Fabian. Warum denn? Weil ich hier richtig beantwortet habe und jetzt soll es weitergehen. Ach so? Ja. Ach noch, dann machen wir doch noch eine Runde. Ein nee, aber ich wollte jetzt trotzdem mal wissen mit Ingo, wie der die Daumen drücken will von 11.20 Uhr bis 13.20 Uhr. Ingo, Bingo. Du erzählst aber auch einen Quatsch. Bingo, Ingo. Aber warum? Na, weil du nicht von 11.20 Uhr bis 13.20 Uhr Daumen drückst. Ja, aber zwischendurch. Zwischendurch? Sicher, Ehrenwort? Jo. Fanny, meinst du, das hilft dir? Ja. Das ist echt, Ingo, der Zimmermann hat wieder mal Daumen gedrückt, das kann eigentlich nur eine Eins werden. Ja. Wie sieht's denn mit den anderen aus? Fabian, Henrik, Basti, seid ihr Daumendrücker? Ich mehr, sicherlich. Daumendrückeberger, oder? Daumenlutscher. Drücke lieber die Augen. So, sag mal, dann rat mal jetzt noch ein Wort. Ich werde es wieder gewinnen. Und dann kicken wir mal weiter, ja, oder? Dann machen wir eine Band, ne? Hier pfeifen. Ho, das ist jetzt... Das nicht mit mir. Partizip 1, würde ich mal sagen. Aber macht mal. Passt okay, mal auf, wie das jetzt können wir mal geht. Sehen. Genau. Na los. Na das los. An. Ich fange an. Fabian. Hier, der gerade alles erraten hat, Kinder. Jetzt genau. Pass mal auf, wie ich das mache. Na los. Los jetzt. Ja, da hast du schon ein Wort ausgesucht. Ja, hab ich schon. Ich sag mal, das ist kein Artikel. Stimmt, ja. Ja, das ist kein Verb. Ja. Es handelt sich wieder um ein Substantiv. Nein. Das gibt es nicht. Ja, doch, weiter. Hä? Das wird nicht. Es ist wieder mal wie letztes Mal etwas Menschliches. Nein. Scheiße. Es ist wie letztes Mal was Pflanzliches. Nein. Das wäre zu einfach. Kann es fliegen? Nein. Wo sind wir denn jetzt? Wer war denn? Thomas. Fanny. Ja, ist es ein Adjektiv? Naja, eher. Attribut. Ja. Adab. Ja. Ich war noch dran. Ja, genau. Ist es ein Attribut? Wer war das? Oh, nee. Wer war denn das? Genau. Mein lieber Scholli. Guck doch mal auf das Attribut, nee, ist, ja, genau, also, so ist so ein Partizip eigentlich. Aha. Ja, schon irgendwie. Attributielfa gebraucht. Naja, dann bezieht es sich ja auf ein Substantiv. Unter Umständen. Ja, genau. Ist dieses Substantiv eine Pflanze? Nein. Okay. Ingo? Nee, Ingo ist dran. Wie bitte? Ingo ist dran. Ingo ist dran. Okay, Ingo. Ist das aus Plaste? Sag mal, kennst du einen Partizip 1 aus Plaste? Ich weiß ja nicht mal, was ein Partizip ist. Naja, siehste. Ich bin Zimmermann. Ja, okay, weiter. Ich bin Deutschlehrer. Fabian, ikonisch. Ich sage mal, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Echt? Ich auch. Ich will es noch kurz begründen. Ja? Ich glaube, es war an der Zeit für aufstrebende neue Kräfte an dieser Stelle Platz zu machen. Ich bin ratlos, ganz ehrlich. Ja, also von daher ist ja jetzt auch die Frage, das wird hier alles nicht. Wie liegen wir denn in der Zeit? Na, aber ganz schlecht. Also naja, anderthalb Minuten sind wir rum. Herr Kuttner, ja, das wird nicht. Ich esse so ein Scheißwort. Ich hätte wahrscheinlich doch einen Duden nehmen sollen. Herr Kuttner. Richtend. Richtend. Das wäre überhaupt nicht zu erraten gewesen, ja, oder? Von daher war Blume so einfach. Richtig, ja, aber wir haben es in der Minute geschafft. Ja. Ja. Also, so. Herr Kuttner, wie geht's denn jetzt weiter? Hölderlin. Ja, Herr Kuttner, wie geht's denn jetzt bitte weiter? Naja, die Frage ist, gründen wir eine Band oder machen wir eine Partnervermittlung? Ich könnte zum Beispiel eine Band. Abstimmung ich jetzt. Ich könnte eine Band sein. Nee, aber jetzt nicht, aber eine Band, also richtig, da müssen wir erstmal einen Text finden. Da muss jemand einen Text vortragen oder irgendwie Text dichten, der vielleicht noch ein bisschen sozialkritisch sein soll und toll sein muss. Dann ist der Text fertig. Dann hätten wir den Text und dann müssten wir die Band zusammenstellen, dann müsste jemand eine Musik entwerfen und dann müssten wir üben. Verstehst du? Das wird alles nicht einfach. Oder wenn man eine Part oder habt ihr vielleicht auch ein Bedürfnis nach Partnervermittlung? Nein, Problem. Wieso denn nicht? Nein, mach eine Band. Ich habe eine Partnerin. Es geht da nicht darum. Es geht darum, dass du jetzt sagst, dass du vielleicht jemanden suchst, der wie du begeistert Zeitungsartikel ausschneidet. Und weil du total alleine bist mit deinem Zeitungsartikel ausschneidet, wer hier Geräusche macht, fliegt raus. Ich sehe das. Ja. Soll ich mal Hall machen? Nein. Mach es nicht. So. Jetzt noch drin. Alle noch drinne. Fanny, sag du mal was. Sollen wir eine Band gründen oder? Fanny, sollen wir eine Band gründen oder einen Partnervertrieb? Partner. Ach, gründet eine Band, dann stecke ich Fanny, mich. Fanny, hast du aber, Fanny, würdest Fanny. Du denn singen vielleicht? Ja, Fanny, ja, fände ich ganz schön. Das wollt ihr nicht hören. Doch. Fanny, sag mal bitte, wie alt du bist. Nein, sag nicht, Fanny, sag nicht. Der baggert. Der will nicht spielen hier. Sag dir nicht. Ich schätze 16. Der baggert. Der baggert. So, Fanny, also hast du einen Freund eigentlich, Fanny? Jetzt, ja. Boah, ja, hat er. Hat sie. Ja, so, Fanny, du meinst, wir sollten eine Band gründen? Ja, mit mir. Und Fanny, würdest du denn singen nachher bei der Band? Wer schreibt denn den Text? Nein, ich kann nicht singen. Das ist wirklich keiner Folge. Fanny, schreibst, wieso denn nicht? Ich weiß aber nicht. Nee. Ach, Fanny, wollen wir mal singen, bitte? Hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf, galopp. Über Schock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Hopp, hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf, galopp. Ja, jetzt singen die ganzen Kerle. Fanny soll doch vorne singen. Oh nee, Fanny, kannst du vielleicht ein schönes Gedicht, einen schönen Text? Ist die überhaupt noch da? Ja. Fanny, jetzt sag mal, so. Ihr fliegt gleich alle raus. Ihr könnt alle rausschmeißen und mich mit Fanny ganz alleine unterhalten, Fanny, wenn ihr hier so hormonisch steuert, drängt. Du weißt ja gar nicht, welcher ich bin. Na, du bist der Ingo. Nein. Herr Kuttner, Herr Kuttner. Hey, Herr Kuttner. Ja, ich weiß nicht, wer ist, das stimmt, ja. Hauen Sie uns jetzt mal alle raus. Ich hab die Schnauze voll von den Leuten, die die ganze Scheiße machen. Genau, dann schmeiß ich dich mal. Hau uns mal bitte alle raus. Aus der Leitung. Genau, alle raus und dann mache ich vielleicht nochmal eine Abstimmung, ob Partnervermittlung oder Band. Genau drin, so oder? Machen wir ich das. Hab so lange geklingelt. Genau so machen wir das. Ach Kinder, ihr seid so süß. Ich schmeiß euch jetzt mal alle raus. Nein! Danke. Nein! Doch. Ja, nein, ich schmeiß raus. Herr Kuttner. Sag mal nochmal in der Nähe. An dieser Stelle. Nee, ist auch raus. Bedanken bei Ihnen. Ja. Und damit ist jetzt Schluss und die bist ganzen du Ingo? Leute. Ich bin Fabian. Die ganzen Fabian. Leute fliegen jetzt raus hier. Ich Fabian. Hab die Schnauze aber voll. Richtig. Aber ich auch. Bis hierhin steht's mir. Aber wünsch dir noch einen schönen Fabian. Abend. Fabian, ich ja auch. Ich kann nicht mehr. Fanny. Scheiß, ne? Ja. Für diesen. Fanny. Ja. Wir sind ganz alleine. Ach Gottchen. Jetzt können wir Scheiße machen. Ja. Nee, da ist noch einer. Ingo, glaube ich. Ingo. Ja. Siehst du, Ingo ist noch da. Ingo, sag mal was. Ja. Siehst du, und jetzt ist er auch raus. Hallo, Fanny. Ja, hi. Spitze, oder? Ja. Boah, jetzt können wir Mathe lernen. Naja, nee, das wollen die Radiohörer nicht hören. Ach so, ah, scheiße. Ja, das welche Klasse bist du denn? Elfte. Und warum jetzt da morgen? Parabellinie auf dem Kopf. Ja, deswegen kann ich wohl auch nicht schlafen. Ach, du kannst nicht schlafen? Nee, deswegen. Ah, was mach man denn da? Muss ich ganz Musik erhalten? Muss ich schlafen? Das wäre doch super, oder? Ja. Ah, ja. Du könntest hier noch schön 2 Stunden Sendung machen, ich würde in der Zwischenzeit schlafen. Ja. Hätten wir beide was davon. Ja, ich dachte, du spielst halt was von Feeling B. Ach so, hab ich... Joscha hatte doch vor kurzem noch die Todestage. Ja, nee, hab ich leider nicht bei. Ach Mensch, recht hast du, ach Mensch. Ja. Naja, kann man nicht machen. Pech gehabt. Pech gehabt. Fanny, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch für die Unterhaltung. Okay, tschüss. Schönen Abend. Ich drück dir morgen die Daumen, ja? Ah ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, danach machen wir Umfrage, ob wir hier eine Band gründen wollen oder Partnervermittlung. Mensch, meinst du ganz streng. Ratata Dranovic. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ratatat, cooler Bandname, insbesondere wenn man weiß, dass die Band aus New York Marco, kommt. Das ich rufe aber die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Genau, oder wir rufen ihn halt auf halbautomatischen Anrufbeantworter an, weil jetzt geht's... Rufbeantworter, dann. 0331 für Potsdam. 70 97 330. Um die Frage heute, Partnervermittlung oder Band gründen? Dazu müsst ihr jetzt bloß mal erstmal relativ schnell ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, Partner, Band sagen. Und dann würden wir zum eigentlichen schreiten. Jetzt erstmal Abstimmung, Meinungserhebung. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Was sagst du? Partnervermittlung oder Band gründen? Ich bin mal der Basti, ja, und ich sag Band gründen. Band gründen, okay, ich frage mal jetzt erstmal weiter und dann wärst du dann bereit, da mitzuspielen? Ja, ich wäre echt bereit. Also das Problem ist jetzt nicht, dass wir uns dann irgendwo treffen und üben, sondern heute Abend muss ein Song geschrieben werden, heute Abend muss on air geübt werden und nachher noch kurz vor eins muss der Song zu hören sein. Ja, klar. Ja. Okay, gut, also wie viele Leute soll ich denn fragen, dass wir uns entschieden haben? Ich weiß das nicht. Na sag mal, dass du sagen würdest, okay, ist das repräsentativ? 11? Ja. 11 Leute frage ich. Genau. Okay. Du bist für Band. Okay. Vielen Dank erstmal. Hallo? Hallo. Ja, Band oder Partnervermittlung? Also die Gartengang sagt Partnervermittlung. Die Gartengang sagt Partnervermittlung. Warum das? Na, weil die Gartengang schon Zeit immer Partner sucht. Weil die, ja, aber geht jetzt nicht um Knutschpartner, sondern so ja, überhaupt. Ja, ne, Angelpartner ja, oder Skat spielen oder Zeitungsausschneiden. Genau. Okay, super. Vielen Dank erstmal. 2 Stimmen haben wir. Hallo? Ja, Ingo hier. Ja, Ingo, Partner oder Partnervermittlung oder Band? Ich bin für Partnervermittlung. Du bist für Partnervermittlung? Ja. Oh, jetzt steht's 2-1. 11 Stimmen haben wir. Wer als erster 6 hat, hat gewonnen quasi. Ich danke dir erstmal. Okay, weiter? Ja, hier ist Hendrik nochmal. Hendrik. Ja. Partnervermittlung oder Band? Partnervermittlung, würde ich sagen, weil du das auch schon mal gemacht hast. Sowas. Also es geht aber nicht um Knutschpartner, sondern um Ernsthaftigkeit, Arbeits, irgendwie, wo man so Leute eben braucht. Ja, so Angelpartner, wo auch... Ja, alles, sowas, in der Art. Oh, jetzt steht's 3-1, was die Partnervermittlung betrifft. Hallo. Hallo. Ja, Partnervermittlung oder Band? Band. Band? Ja. Warum? Weil du selber eher rumbändeln würdest. Ja. Ja, was könntest du spielen? Luftgitarre. Mann, Luftgitarre hilft uns am Telefon überhaupt gar nicht weiter. Triangel. Oh, super. Das wird echt eine ganz, ganz coole Band. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Hallo. Hallo. Ja, Band oder? Ich wäre auch für die Band. Du bist für Band. Oh, dann steht's wieder 3-3. 6 Leute sind jetzt gefragt, 11 werden insgesamt gefragt. Okay, ich frage mal weiter, ja? Danach können wir ja dann, du würdest jetzt aber auch bandmäßig mitmachen können. Ja, klar. Was würdest du für ein Instrument spielen? Oder hättest du jetzt schon einen tollen Text parat? Einen Text habe ich keinen parat, aber Instrumente, so Trommel kann ich Ackermann, spielen. Mach dich vom Ackermann! Zum Beispiel, das wäre doch schön sozialkritisch. Naja, gut, jetzt wisst ihr mehr über Ackermann. Was könntest du trommeln? Ja. Am Telefon, jetzt, nachts, zu Hause? Ja, so ein bisschen. Was heißt denn so ein bisschen? Sag mal, wir wollen jetzt hier aber auch nicht so eine Rentnerband sein, sondern es soll schon irgendwie Punk sein. Also jetzt, also so im weiten Sinne Punk. Also so, dass man irgendwie... Verstehst du? Ja, so eben junge Menschen, die irgendwie ihren Frust hinaus... Metal machen oder sowas. Na, sowas könnten wir auch machen. Ja. Naja, gut, okay. Gut. Okay, aber ich frage jetzt erstmal weiter rum. Hallo? Hallo? Ja, Band oder Partnervermittlung? Band. Ja. Oh, jetzt steht's 4-3. Wer als erste, welche Kategorie als erste 6 Stimmen hat, hat gewonnen und hat dann die Entscheidung für sich. 4-3 für Band. 4 für Band, 3 für Partnervermittlung. Wollen wir mal weitersehen? Was sagst denn du da? Ich sag Band. Du sagst Band? Ja. Um Gottes Willen. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Stimme entfernt. Wenn jetzt noch jemand Band, dann ist, Oh. Naja, okay. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und dann... Alles klar. Und wenn wir Pech haben, dann müssen wir im Band... Hallo? Ja. Ja. Wer ist denn da? Partnervermittlung. Partnervermittlung? Ja. 5-4, ist das spannend. Also jetzt der Nächste oder der Übernächste entscheidet es. Wenn jetzt jemand sagt Partnervermittlung, dann würde 5-5 stehen und der darauffolgende würde dann quasi die Entscheidung treffen, was wir in der heutigen Sendung machen. Wenn der jetzt folgende sagt Band, dann ist es entschieden, dann spielen wir Band. Also, dann sage mal was. Moin, ich sag Partnervermittlung. Boah, jetzt steht's so, jetzt bin ich aber fertig. Dann würde ich sagen, ja, jetzt muss ich irgendwie aus Spannungsgründen spiele ich noch eine Musik und dann fällt die Entscheidung, oder? Ja. Und zwar, weil vorhin Feeling B, sagt dir Feeling B auch noch was? Aljoscha? Nee, sagt dir eher nichts, oder? Nicht so in meine Richtung. Nicht so deine Richtung? Ja. Ja, naja, dann dachte ich, aber wenn ich jetzt schon Feeling B nicht dabei habe, dann spiele ich wenigstens einen Song, der ihm gefallen würde. Okay? Jo. Vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Okay, tschüss. So, Kinder, ihr wisst jetzt, also die Frage ist, Partnervermittlung oder Band, was die heutige Sendung betrifft. Das hier ist die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche. Oder halt, ich mache noch mal kurz eine Pause. Also es geht darum, entweder wir machen hier eine Sendung, haben wir noch 2 Stunden eine Sendung, in der man einen Partner für, sagen wir mal, ein obskures Hobby, Zeitung ausschneiden, Sushi herstellen oder so, finden kann, wenn man jetzt eben braucht, wenn man denkt, oh Mann, ey, immer Sushi alleine machen, ist so scheiße langweilig, hab keine Lust zu, wäre jetzt schön, wenn jemand dabei wäre, dann würde ich versuchen, hier mal für euren Bedürfnissen entsprechenden Partner zu suchen. Oder aber, wir haben dann noch 2 Stunden Zeit gemeinsam und da müsst ihr dann aber auch wirklich Hölle mitmachen, hier schnell eine Telefonband zu gründen und einen Telefon-Super-Song-Hit zu machen. Das heißt, wir bräuchten dann einen Songtext, wir bräuchten eine Musik, wir bräuchten dann wenigstens Schlagzeug, Bass, Gitarre, Sänger, Sängerin und dann müsste noch kurz vor eins der Song hier von euch kurz geprobt eingespielt werden. Das ist jetzt die eigentliche Herausforderung, um die es geht. Das hier ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Nein, eigentlich nicht. Naja. Hinweise geben können. Nee, wir machen mal die für die. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und hier eine Musik für Joscha, den alten Zonenpunker Feeling B. Hört doch Spaß dran, ihr habt ihn mitgesungen. Tribute für den großen DDR-Punker Aljoscha von Feeling B. Jetzt fällt durch euch, oh, jetzt muss man eigentlich dramatische Musik, oder? So, wer wird Millionär? Bum, bum, bum. Hier ist euer Günther Jauch vom Kinderradio. Jetzt fällt die Entscheidung, ob wir jetzt hier eine Partnervermittlung die folgenden noch knappen 2 Stunden betreiben oder eine Band machen. Ich wäre eine Partnervermittlung. Band ist nur anstrengend. Aber mal sehen. So, du entscheidest. Wer bist denn du? Hallo. Pop. Aber nicht gleich sagen. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Ihre Alumina. Die Alumina? Die Alumima. Alumima? Anonym. Ach, Anonyma. Ja. Ja. Und ich bin für Partnervermittlung. Liebe Anonyma, ich glaube, ich kenne dich vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Das stimmt. Durch den einen oder anderen hin und wieder dann doch extrem coolen Spruch. So ist es. Den zu merken mir dann doch immer nicht gelingen will, trotzdem ich denke, die könnte man, es gäbe zahlreiche Situationen, in denen ich diesen Spruch gebrauchen, den jeweiligen Spruch gebrauchen könnte. Ja, ich habe nur mehr auf Lager. Ja, naja, dafür ist ja der halbautomatische Anrufbeantworter da. Du bist für Partnervermittlung anonymer. Ja, ja. Damit ist es entschieden. Wir machen heute Partnervermittlung. Wir können ja nächste Mal immer noch eine Band gründen, oder? Das freut mich. Ja, aber andererseits hättest du jetzt natürlich auch total toll als Frontgirl unserer Band agieren können. Ich kann nicht singen und ich finde die meiste Musik, die sie bringen, auch grässlich. Die meiste Musik, die ich bringe, ist grässlich? Naja, die überhaupt so im Radio gemacht wird. Ja, naja, also für überhaupt so im Radio bin ich nicht zuständig. Ich bin nur genau für diese Sendung hier zuständig. Naja, nicht die Sendung, sondern generell. Ja, generell finde ich die Musik auch grässlich, aber was die Sendung betrifft, ist sie doch 1A, oder? Nein. Das ist doch erste Sahne, oder? Nein. Das ist so eine Spitzenmusik, oder? Da könnte man sich doch reinlegen, oder? Nein. Da könnte man sich doch alle 10 Finger nach ablecken. Überhaupt? Ne? Das ist doch Musik, die wird man, die kann man aus dem Ohr nicht mehr verlieren. Da könnte einem höchstens aus dem Hals hoch. Die kommt, das ist eine Musik, die geht durchs Ohr direkt ins Herz, oder? In den Rachen und dann kommt eine Partnervermittlung. Ja. Ja, du hast mich jetzt gesiezt, oder? Ja, ich sieze sie immer. Ja, soll ich zurücksiezen lieber? Ja. Ja. Warum denn? Weil ich das so richtig finde. Naja, finde ich eigentlich auch. Aber ich meine, andererseits ist es ja okay, aber wir müssen uns nicht vormachen. Wir sind jetzt Bene nicht unter 16, oder? Eben, und deswegen müssen wir uns siezen. Genau, deswegen sollten wir uns siezen. Aber es ist ja im Radio eigentlich relativ schwer auszumachen, wie alt jemand ist. Von daher ist dann, und dadurch, dass es ja hier praktisch eher ein junger Menschenfunk ist, ist Duzen angesagt. Naja, wir haben aber schon mal gewusst, wie alt ich bin. Inzwischen bin ich schon ja älter. Und ich habe schon mal gewusst, wie alt? Ja. Und ich habe schon wieder vergessen? Ja. Und fängt jetzt vorne mit 7 an oder mit 6? Mit 8. Mit 8? Um Gottes Willen! Und hört mit 8 auf. Fängt mit 8 an und hört mit 8 auf. Ja. Und ist aber noch 2-stellig, oder? Ja. Okay. Wer wird's auch nicht werden? Na, das weiß man nicht. 188 glaube ich eigentlich nicht. Nee, aber 3-stellig könntet ihr da insgesamt dann trotzdem überhaupt durchaus noch werden. Könnte, aber glaube ich nicht. Na ja, abwarten. Ein bisschen Optimismus, oder? Erst abwarten, dann Tee trinken. Genau, erst abwarten und dann Tee trinken. Bräuchten Sie denn einen, wenn Sie jetzt so vehement für Partnervermittlungen plädiert haben, bräuchten Sie denn quasi einen Partner jetzt? Nein, brauche ich nicht. Nee? Nein. Also von daher hat es jetzt irgendwie überhaupt ja keinen Sinn, sagen wir mal, für Sie einen Partner zu suchen. Nee, bloß es interessiert mich bei anderen. Bei anderen? Ob ja, die Partner... Mein Partner ist das Radio. Ah ja? Ja. Und aber warum ist denn Fritz? Also ich meine... Ja, bei mir Fritz ist nur Blue Moon, sonst nicht. Ach so. Sonst höre ich Inforadio oder Nachtgespräche. Ja. Das habe ich Ihnen auch schon mal erzählt. Ja, das höre ich auch manchmal auf der Rückfahrt, aber im Deutschland, wie heißt es? Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Ja, Deutschland, Radio, früher genau. Hieß es Berlin und jetzt heißt es Kultur. Ja. Hör ich dann auch manchmal. Aber ja. Ist irgendwie vom, naja, gut. Ja, ist aber auch nicht so ganz meine Sendung. Nee, also manchmal rede ich zu viel Quatsch. Ja, finde ich auch. Ja. Das passiert ja hier in der Sendung Gott sei Dank nicht. Nein. Okay, dann haben Sie jetzt entschieden, wir machen hier eine Partnervermittlung. Ja, viel Spaß. Okay, vielen Dank. Na, Ihnen viel Spaß beim Zuhören. So, Kinder, die Entscheidung ist gefallen, Partnervermittlung. Ab jetzt kann hier jeder anrufen, der jemanden braucht für etwas. Und Partnervermittlung ist jetzt nicht der übliche pornografische Kontakthof, den ihr euch hier vielleicht vorstellt oder der ja so durchaus beliebt ist, sondern Partnervermittlung heißt einfach, ich bin, mein Hobby ist Tauziehen. Und ich bräuchte einfach jemand, der das andere Ende des Taus hält. Weil Tauziehen kann man eben alleine nicht machen, von daher würde man quasi unglücklich werden. Also, gewissermaßen, alle Leute, die Tauziehen wollen, zu viel Spaß macht, können jetzt hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann würde ich versuchen, quasi das andere Ende des Taus für euch mit zu besetzen. Hallo, wer bist denn du? Ach, der jetzt sagt nicht, du wolltest. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Wer ist denn da? Thomas. Thomas. So, du weißt jetzt schon, worum es geht. Nicht um Bandgründen, sondern du hast jetzt praktisch hast nur das Recht anzurufen, wenn du tatsächlich quasi ein Tauzieher bist. Ich wollte nur fragen, ob man noch was tauschen kann. Nee, tauschen nicht. Nee? Nee, das ist eine andere Sendung. Nee. Ja, Pech gehabt. Ja, tschüss. Ja, tschüss, Thomas. Hallo? Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Der Hannes. Hannes? Genau. Hannes, hast du schon mitgekriegt, hier ist heute Partnervermittlung? Na, habe ich mitgekriegt. Ich habe ja vorhin zugehört, ja. Das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich möglicherweise jemand, der einen Partner für einen Hobby, na? Eine seltsame Tätigkeit, für einen, oder auch unseltsame, sehr sinnvolle, schöne genau. Tätigkeit sucht, der dir fehlt. Genau, und zwar ist bei mir öfters, also ungefähr alle 2 Wochen immer Pokerabend. Und Pokern? Oh, das ist aber auch, das durchs Fernsehen ist wieder so groß geworden, oder? Nee, ich weiß nicht. Doch. Groß geworden ist, war ich gar nicht hier. Ich war jetzt ein Jahr im Ausland. Naja, trotzdem, durch Fernsehen ist jetzt so eine Pestmode geworden. Kann sein. Die fangen im Fernsehen an und dann machen alle Leute das nach. Ich habe es in Kanada gelernt. Naja, aber da ist es auch durchs Fernsehen verbreitet. Richtig, ja. Ach so, und jetzt suchst du jemanden zum Pokern. Naja, wir sind jetzt schon immer so 10, aber... Naja, viel mehr braucht man ja, du weißt Gott nicht, oder? Naja, klar, aber es fallen immer mal so 2, 3 aus und dann sitzt man da nur zu 7 und es wäre eigentlich ganz cool, wenn man immer so noch... Ach so, aber wie soll man das... Wie kann man denn das jetzt regeln? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht... Könnt ihr meine E-Mail-Adresse hinterlegen und dann jeder, der... Oder wir machen jetzt mal, kannst ja gleich deine E-Mail-Adresse ansagen, oder wir würden jetzt einfach mal sagen, jetzt wirklich jemand, der quasi noch nie, der gerne mal total gerne pokern wollte, spielt ihr um Geld? Naja, ein bisschen, ja. Na, was heißt denn ein bisschen? Kann man denn das begrenzen? Bei so richtigen Geld? Wie denn? Wir spielen ja Tournaments, das heißt, man, jeder tut am Anfang 2, 3 Euro, also wir spielen nur so um 2 bis 3 Euro immer. Ja. Und jeder tut dann immer halt 2, 3 Euro in den Topf. Ja? Ja, auf den Tisch aus Glas und dann kriegt der halt Chips. Wir haben solche Poker-Chips. Ja? Und dann kriegt jeder halt die gleiche Anzahl von Chips. Ach so. Und dann, der am Ende alle Chips halt gewinnt, halt alles Geld. Ach so, und wie lange dauert dann so eine Runde, bis man da das Geld gewonnen hat? 4 Stunden, denke ich mal. Boah! Achso, und dann hat man quasi, wenn 10 Leute sind, so 20, 30 Euro gewonnen. Naja, ja. Oder wie viel? Von den 3 Euro, die man ja selber bezahlt hat. Achso, die noch abgezogen, genau. Und dann der erste kriegt 50%, der zweite 30% und der dritte 20%. Ach so, hochraffiniert. Ja. Das heißt, dann würde ich jetzt mal sagen, wer jetzt tatsächlich jetzt akut quasi an sich in so eine Pokerrunde einklinken wollte, müsste genau, jetzt die Telefonnummer. Oder auch, der mal lernen will. Also, ja, genau. Aber jetzt suchen wir erstmal jemanden, der wollte. Hier ist Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Sag mal, wie würdest du denn beim Poker das Verhältnis von Glück zu Face schätzen? Von Glück zu Fähigkeit? Also letztendlich läuft es ja dann irgendwie, hängt es ja doch irgendwie an den Karten, oder? Es hängt auf jeden Fall, naja, eigentlich nicht, weil man kann mit jeder Karte gewinnen. Also ob man die schlechteste Hand beim Poker, also wir spielen ja immer nur Texas Hold'em, also heißt man kriegt zwei, jeder Spieler kriegt 2 Karten auf die Hand und 5 Gemeinschaftskarten in die Mitte. Und muss sich dann aus diesen 7 Karten, die er zur Verfügung hat, die beste Hand bauen und kann dabei aber nur 5 benutzen. Ja. So funktioniert es ja. Und ah ja. Also ich würde sagen, das Glück, also Glück ist, sagen wir mal, 20% können 80%. Echt? Ja. Boah, nicht schlecht. Na gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt hier einen... Hallo? Hallo. Ja, wer ist denn da? Anne, du willst pokern? Naja, nicht wirklich. Du suchst einen anderen Partner? Genau. Ach so, wofür denn? Vielleicht kann der hier der Poker... Wie hieß denn der Pokermensch? Hannes? Johannes, ja. Ja, vielleicht kann dir der Poker-Hannes da also auch Gesellschaft leisten. Anne, wofür suchst du denn jemanden? Ja, ich suche jemanden, der mit mir Gravitation guckt. Gravitation? Was ist denn Gravitation? Ja, das ist ein Anime. Das ist, weil alleine gucken macht das langsam keinen Spaß mehr. Ach so, und wann läuft denn der immer? Nee, den kann man jetzt nur runterladen im Internet. Ach so, den lädst du dann im... Illegal lädst du den bestimmt runter. Nee, nicht illegal. Nee, lädt sie sich illegal runter. Ansonsten würde sie das ja hier im Radio nicht sagen. Ach so. Aber du hast jetzt schon was runtergeladen. Ja, na sicher, ja. Du hast jetzt schon ein paar Folgen da und würdest jetzt gerne jemanden suchen, der sich die mit dir anschaut. Genau. Ach so, jetzt was mache ich jetzt? Jetzt komme ich hier voll durcheinander. Hannes, dann sag doch einfach mal deine E-Mail-Adresse an und ich würde dir dann nochmal ansagen, oder? Alles klar, ja, ist kein Problem. Ja, und dann kann ja aber vielleicht auch jemand, so ein potenzieller Pokerer, könnt ihr hier auch nochmal anrufen, dann kann ich mich mit dem auch nochmal unterhalten oder euch vermitteln oder dann könntest du vielleicht auch nochmal anrufen oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Alles klar. Hannes, dann sag mal deine... Okay, das ist redlin.berlin@gmx. Nochmal, richtig, R-E... Ich buchstabiere mal. Ja. Also R-E-D... D, wie Dora. Genau. Ludwig... Ida, Nordpol. Redlin, L-I-N... Genau. .gmx. Nee, Punkt Berlin, die Hauptstadt. Redlin Berlin. Nee, Punkt Berlin. Na, ach so. Mensch, ja doch, na, ich bin ein bisschen redlin.berlin. @gmx.de. redlin.berlin@gmx.de. Genau. Na, einfach eine Mail schreiben und ich schreibe dann zurück. Pokern. Okay. Ah, super. Super. Wunderbar, vielen Dank. Danke, kein Problem. Immer wieder gerne. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. Danke, ciao. Anne. Ja. Was ist denn das Spezifische an Gravitation, dass man es nicht alleine schauen will? Also ich habe ja davon echt überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das ist einfach total toll, aber... Weil, was ist denn daran so toll? Ja, wenn man zu zweit ist, da kann man sich aber dann besser austauschen. Ach so, ist das lustig oder ist das spannend oder ist das gruselig oder ist das... Spannend und dann ist da noch so eine Romantikgeschichte eher so dabei. Ach so, ist ein bisschen so ein Mädchen-Anime. Nee, eigentlich nicht, weil es geht ja eigentlich um Schwule, um zur Schule. Schwule? Ja. Da ist doch was für Mädchen. Naja. Oder? Na, ich meine, Mädchen finden ja Schwule immer eher so ganz gut, weil man sich so gut mit denen unterhalten kann. Ja. Wenn Männer sind ja, dann fühlen sich ja dann oft in ihrer Männlichkeit bedroht, unsicher, irritiert. Naja, eigentlich ja nicht. Aber nein. Was heißt eigentlich nicht? Naja, sieht doch nicht. Naja, willst du nicht? Kann ich dir nur als Mann sagen. Ist so. Ja, kannst du ja sagen. Ja, ja, sag ich ja auch so. Ja, gut. Ach so, und jetzt, aber was würdest du jetzt eher einen Mann oder eher eine Frau suchen? Das ist eigentlich egal. Wie alt bist du, Anne? 17. 17. Aber ja. Wäre schon ganz gut, wenn ungefähr so alt wäre wie du. Ja. Also die Anonyme vorhin, 88, wäre jetzt nicht ganz die Partnerin für Gravitation gucken. Wäre mal ganz lustig, ja. Ach so, wäre auch lustig. Ja, wär das wäre auch toll, oder? Ja. Dann könntest du der zeigen, was so dich bewegt und würde dich denn noch interessieren, was die toll findet? Ja, wenn es nicht allzu langweilig ist. Ja, aber du hättest schon die Angst, dass es allzu langweilig ist, oder? Ja, ein bisschen, ja. Ja, naja, wahrscheinlich so die coolen Comics, Animes, ProSieben-Serien wird die wahrscheinlich nicht kennen. Ja, bestimmt nicht. Ja, aber, schwierig. Ja. Wie viele Folgen von Gravitation hast du denn da jetzt schon? 18. 18? Ja. Sind die deutsch synchronisiert? Die sind doch deutsch, ja. Ach so. Wie lange dauert so eine Folge? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Wo wohnst du denn, Anne? In Friesack. Wo ist denn das? Das ist bei Wusterhausen. Friesack bei Wusterhausen. Das heißt, man müsste ja unter Umständen seinen kleinen Weg auf sich nehmen. Genau. Aber man ist ja mit dem Zug leicht zu erreichen. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, wisst ihr, dann bleib du mal jetzt hier in der Leitung und jetzt suchen wir hier so lange jemanden, bis wir jemanden gefunden haben, der mit dir Gravitation guckt. Ja, das war toll. Ja? Ja. Und dann könnt ihr euch direkt verabreden. Oder ist ja jetzt blöde, wenn du deine Telefonnummer hinterlässt, dann ruft jemand an und dann ist es irgendwie so anonym. Ja, eben. Also von daher sollen jetzt nur Leute anrufen und danach geht's dann weiter. Aber jetzt praktisch hat's keinen Sinn, einfach so anzurufen und selber was anzumelden, sondern jetzt nur Leute anrufen, die mit Anne Gravitation schauen Warte. Wollen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und die anderen, die unbedingt was loswerden wollen, die können ja den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Na Anne, jetzt bin ich aber was gespannt. Ja, ich also ob das wirklich funktioniert hier, dass, ob man ein bisschen Disziplin unter den Hörern ist. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Waterboy. Wer? Waterboy. Genau. Waterboy. Du möchtest jetzt Animes schauen? Genau. Ehrlich? Gerne. Von wo aus rufst du denn an? Aus Berlin. Aus Berlin? Genau. Aber da brauchst du ja eine halbe Stunde, also 14 eine Stunde nach Friesack bei Wusterhausen, oder? Oder wie lange braucht man da, Anne? Ja, so ungefähr. Eine Stunde? Ja. Wie alt bist du, Waterboy? 20. 23. Oh. Das ist mir ein bisschen zu alt. Echt? Ja. Aber Waterboy, da darfst du jetzt so nicht sauer sein. Man hat ja, wenn man jetzt sagt Partnervermittlung, dann hat man eine bestimmte Vorstellung. Naja. Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. War, oder? Kann man ja nicht, muss man auch respektieren. Und vielleicht werden da wirklich Verständnisschwierigkeiten. Zwischen 17 und 23, da liegen 6 Jahre. Und ja. In 6 Jahren, ey, da ist echt eine Menge passiert. Überleg doch mal, das Jahr 2000 war dann was ganz anderes als die heutige Welt. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin vor einem Monat aus dem Knast gekommen. Mein lieber Jolly, echt? Ja, ich hab das hier wie lange hast du denn da gesessen? 2 Jahre, 2 Monate. Na, dann weißt du, wie lange 6 Jahre sind, oder? Na, Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee. Ah. Oh, da warum? Ach, wegen Betrug und so. Mit 24 schon betrogen? Mit 20 schon. Ach du Scheiße. Genau. Mensch, nicht, dass du jetzt dir dann würdest du dir alle noch irgendwelche Scheiße beibringen. Oder bist du jetzt auf dem richtigen, hast du das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist? Natürlich. Oder treibst du dich wieder rum? Ach, ich bin resozialisiert. Bist du dir sicher? Ja, sicher. Woran merkt man denn? Woran merkst du nicht, dass du resozialisiert bist? Zum Beispiel, dass ich nicht mehr ins Internetcafé gehe, um Scheiße zu bauen und so. Ach so, früher bist du mal ins Internetcafé gegangen, um Scheiße zu bauen? Auch, ja. Und jetzt wird's aber zu annehmen, weil die Animes aus dem Internet runtergeladen hat. Mensch, das wäre nur der erste Schritt in die falsche Richtung. Ja, das ist ja schon wieder eine Straftat. Das sag ich doch. Ja. Mensch, jetzt hör auf. Mein lieber Scholli, das geht nicht. Ja. Ja, na, aber zumal ja auch die Altersdifferenz, die scheint mir ununterbrückbar. Na ja. Unüberbrückbar. Genau. Mann, ja? Mann. Bist du nicht sauer? Ah, ich bin doch nicht sauer. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ja? Guti. Ja. Kann ich noch den vierten Sieg grüßen? Ja, aber nur, weil du ein Knacki bist. Ja, genau. Genau. Oder warst. Okay, und weil du resozialisiert bist, wie ich doch hoffe und stark annehme jetzt. Ich grüße das Haus Dreies Huschke. Genau. Okay, tschüss. Sorry. So. Mensch, Anne, dann müssen wir hier weitersuchen, oder? Also ich sag nochmal, jetzt nur ernsthafte, in die Altersgruppe von Anne fallende... möglicherweise den längeren Weg nach Friesack bei Wusterhausen auf sich nehmende junge Menschen, die ernsthaft Gravitation schauen wollen, sollen jetzt hier anrufen. Warte, alle anderen, ich rufe die Gewalttelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Hallo, wer ist denn hier? Hallo. Hallo? Naja, wird zu lahm, oder? Wenn der einer so lahm ist, Anne, bringt ja auch nichts, oder? Bringt auch nichts. Wenn der irgendwie nichts sagt, dann was soll denn bitte? Ja, eben, ist wollt mir ja mit jemandem austauschen. Genau, ist doch, ansonsten ist doch Quatsch. Hallo, wer ist denn da? Ja, Kuttner, hier ist Nico nochmal. Nico? Ja. Du willst jetzt mit Anne Gravitation schauen, oder was? Nee, Gott, ich suche eigentlich auch noch ein paar. Nee, aber Nico, dann musst du später nochmal anrufen. Jetzt suchen wir erst. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja, das was ist, denn? Weil das kurz geht. Und zwar suche ich noch jemanden, der mitkommen möchte zum Champions League-Spiel am 5. nach Barcelona. Bleib mal in der Leitung, ist mir jetzt eher. Bleib in der Leitung, halt die Klappe, okay? Ja. Gut. Hallo? Ja. Ja, nee, Anne, du jetzt. Hallo, wer ist denn da? Ja, jetzt mich im Prinz. Das klingt nicht vertrauenerweckend, oder, Anne? Nee, ein bisschen. Ja, ein bisschen, genau. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Lennart. Wer? Lennart. Lennart? Ja. Lennart, und du würdest jetzt ja eine Gravitation mit Anne schauen? Naja, nicht so ganz das Richtige, also. Ach so, aber Mann, anrufen. Jetzt soll doch mal, warte mal, nee, dann tut mir leid, jetzt soll man nur Leute anrufen, die mit Anne Gravitation schauen wollen. Hallo, wer ist denn da? Hey, Lenny. Ja, wer ist er? Lenny. Lenny, hallo Lenny. Ja. Und du bist jetzt total scharf drauf, Gravitation zu schauen? Den Anime kenne ich nicht, aber ich bin ein Anime-Fan. Ach so, welche kennst du? Ich bin, na, sagt ihr ja nicht, also ganz... Nee, aber Anne sagt jetzt vielleicht was. Anne, bist du so Anime-Fan überhaupt? Ja. Hast du so ein bisschen Überblick? Ja, so ein bisschen, ja. Aber interessant wäre doch einer, der ein Anime-Fan ist und vielleicht auch noch andere coole Animes kennt, oder? Ja, und wäre vielleicht mal interessant, weil einer so darüber denkt, der das zum ersten Mal sieht. Ach so. Aber Lenny, den Gravitation kennst du nicht? Nein. Und dann wäre der vielleicht doch wirklich interessant, oder? Ja, genau. Lenny? Ja? Wäre für dich interessant? Ja, für mich wäre interessant, ja. Wie kommt denn ihr dann beide zusammen? Keine Ahnung. Soll ich euch einfach vielleicht draußen auf die Warteschleife setzen und nach den Nachrichten vermittelt euch mein Kollege Mario Bartsch? Kannst du machen, ja. Wollen wir das so machen? Ja, können wir machen. Ja? Dann machen wir das so. Okay. Super, 1A. Na, das ist, ach so, jetzt muss ich euch richtig auf die Warteschleife setzen. Na, das ist doch schön. Zwei junge Menschen zusammengeführt. Verzweiflung, Freund des Armen, du letzter Rest vom Rest. Du hast mit ihm Erbarmen, wenn alles ihn verlässt. Du lässt sein bisschen Leben im Schein des frühen Lichts sich winden und erheben und führst ihn dann ins Nichts. Samen heißt Branntwein, Strick und Schoß. Du bist im Klirren der Scherben, im Zucken des Gesichts. Du fährst ins träge Sterben und wirbelst es ins Nichts. Am Tage des Gerichts.

einer der tollsten Krachmacher der letzten Jahre, Boris. Ein Japaner, der sich nach einem Song von den Melvins, Boris, benannt hat, oder eine Band, Boris, von der CD Heavy Rocks, der Song hieß Korosu, also in meinen noch nicht ganz 88 Jahre alten Ohren, spitze Musik. So, damit geht's weiter hier. In der Partnervermittlung, wir müssen gleich mal Band des halbautomatischen Anrufbeantworters hören. Ansonsten, ihr könnt, wenn er hier nicht durchkommt und jetzt vielleicht auch ja nicht irgendwie Partner sucht, sondern einfach so Beiträge zur Sendung habt, könnt beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, da das eure ablassen und wir hören es uns dann in der nächsten Woche an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Genau. So, ansonsten ist die Telefonnummer für Leute, die jetzt einen Partner suchen für irgendeine Tätigkeit, wo man einen Partner so ohne weiteres nicht findet. Und ihr meint, ist jetzt nicht das übliche Rumknutschen, kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Peter, schönen guten Abend. Hallo Peter. Ich wollte dich bloß mal fragen, was das nochmal vorhin für ein Titel war mit Ratatat. Lex. L-E-X. L-E-X heißt der Song. Und die Platte heißt Classics. Ist in diesem Jahr erschienen. Und der Bandname, so wie man es spricht? R-A-T-A-T-A-T. Wunderbar. Ratatat Classics. Okay. Vielen Dank. Super, tschüss. Ciao, ciao. So, hallo, wer ist denn da? Ja, ich müsste mal kurz nach. Ich hatte dich eben angerufen, aber das hat mir halt zu lange gedauert. Ach so, ja. Ja. Und ach zwar, du, der soll mit dir nach Barcelona fahren? Ja, genau. Das ist und, ja auch nicht so leicht. Dazu hört er, oder wolltest du jetzt einladen? Ja, da wollte ich eigentlich mal fragen, ob da vielleicht also von mir eine Kumpels alle, die müssen entweder arbeiten oder haben keine Zeit oder das ist zu teuer. Und, naja, und, ja, also das würde dann quasi, also am 5. ist ja das Spiel abends. Und das würde am 5. der Flug hingehen nach Barcelona von Bremen aus. Ja. Und zurück würde es auch gleich am 6. wieder gehen abends. Ja. Und das heißt, von Barcelona selbst kriegt man nicht allzu viel mit. Nee. Und den besseren Blick aufs Spielfeld hätte man wahrscheinlich am Fernsehgerät. Sozusagen. Aber die Live-Atmosphäre und so, denke ich mal, ja. Ja. Und die Sache ist die, ja, und dann suche ich halt jemanden, eventuell. Wie kommt man denn dann, hast du denn Karten? Ich habe einen Kumpel, der in Bremen wohnt. Ja. Und dort auch, Mitglied bei Werder Bremen ist. Ja. Und der hat halt Karten und da würde sich das halt anbieten. Der hat mich angerufen, ob ich nicht noch einen kenne. Aber was kosten denn die Karten? Also eine Karte kostet 56 Euro. Ja, und was kostet jetzt aber der Flug? Und naja, also wir haben so mal grob überschätzt mit Flug und Fahrtkosten bis nach Bremen. Na, wenn wir so bei 150 Euro wohl bestimmt liegen. Ja. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt also, das müsste man schon investieren, wenn man ja jetzt... Ja, aber dafür könnte man sich halt ein richtig Knallerspiel angucken, ne? Die Anrufe sind total reduziert hier. Jetzt. Ach so. Ja, also eben war noch irgendwie, also ich kann doch mal, also mach mal nochmal richtig, du musst mal auch richtig fetzig Werbung machen, richtig, dass man Lust drauf kriegt, dass man denkt, Mann, das ist doch eine Frühstücksmargarine vom Feinsten, die mir da angeboten wird, die kaufe ich doch sofort. Genau, also Leute, wer Lust hat, sich das Spiel Barcelona gegen Bremen in der Champions League anzugucken am 5. Dezember, der möchte mich doch bitte mal... Für läppische etwas über 150 Euro. Genau. Der müsste jetzt anrufen, und zwar diese Telefonnummer hier, weil nämlich der Nico nicht alleine dahin fahren will. Genau. Oder ansonsten bist du jetzt alleine? Ich würde mit meinem Kumpel dann in Bremen. Wir haben uns da dann verabredet. Ach so, dann seid ihr da schon zu zweit und dann käme noch ein Dritter dazu. Dann käme noch ein Dritter dazu, ja. Aber wer hätte der denn die Garantie, dass ihr auch nett zu dem seid? Das ist doch mal eine schwierige Konstellation zu dritt. Zu zweit muss man sich vertragen, aber bei drei finden sich immer zwei zusammen und hänseln über den Dritten. Ach Quatsch, die Werder-Fans. Und jetzt ist es schon ein Kumpel von dir da in Bremen. Ja, genau. Und jetzt kommt einer dazu und dann macht ihr euch die ganzen Hinflug, Rückflug im Spiel immer total lustig über den. Ist doch nicht schön. Du, das ist ein einmaliges Angebot, was ich hier mache. Und wer wirklich Fan ist, der macht das auch so. Ich will nicht schlecht reden. Okay, hier ist die Telefonnummer für Leute, die jetzt am 5., wann ist denn das? Montag? Das ist Dienstag. Dienstag? Da ist doch Sendung hier, da müsst ihr doch hier Radio hören. Ja. Da könnt ihr doch nicht nach Barcelona fliegen, sag mal. Genau. Sag mal, da unterstütze ich hier noch so Ausschaltbemühungen? Du Kuttner, aber ich möchte die Telefonnummer ja gerne bei euch hinterlegen. Und wer dann wirklich Interesse hat, der... Nee, wir machen das, ich mach das jetzt mal gleich. Wer jetzt Interesse hat, der soll jetzt hier anrufen. Alle anderen fliegen raus. Wer kein Interesse hat, muss jetzt hier nicht anrufen. Der kann danach wieder anrufen in 2 Minuten. Jetzt dann gleich weiter. Hier, das ist jetzt die Telefonnummer für Leute, die unbedingt nach Bremen... Gegen wen spielen die denn da? Na, Mann, Barcelona. Gegen Barcelona? Ja. Ach, darum in Barcelona. Ja. Nicht dumm. Sonst müssten die alle woanders hinfahren, oder? Ja, so sind wenigstens die aus Barcelona schon zu Hause. Ja. Mensch, guck mal, die Welt ist doch sehr, da steht doch die fügende Hand Gottes dahinter. Warte, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Jetzt bin ich gespannt, ob unter den hier nicht zu knapp vertretenen Anrufern tatsächlich jemand dabei ist, der den Ehrgeiz hätte, mit nach Barcelona zu fahren. Hallo, wer bist denn du? 1, 2. Klingt nicht so überzeugend, oder? Nee. Halt gleich schon mal rausgeschmissen. Hallo? Hi, ist nochmal Uschke alias Waterboy. Waterboy. Genau, kett Interesse. Bist du sicher? Sicher. Hundertprozentig. Pass mal auf, ich würde jetzt so machen, ich setze euch mal raus, da würde Mario euch zusammenschalten. Okay. Und Nico, dann müsste Waterboy auflegen und Nico, du müsstest aber drinnen bleiben, weil ich dich dann nochmal gerne hören wollte, was da draus geworden ist. Genau, okay. Ja, schaffen wir das. Ja, machen wir. Ich setze euch jetzt hier beide auf die Warteschleife und würde vielleicht mal zwischendurch, ach ja, mal durch eine attraktive Musik spielen. Ah ja, genau, die hier. Und dann wollen wir mal sehen, was da draus geworden ist. Das interessiert mich ja dann brennend. ideal war das mit der Schießen. Hallo Nico. Ja, Gott, na grüß dich, ich bin's wieder. Ja. Ja, wir haben es jetzt klar gemacht. Erstmal Handynummern ausgetauscht. Ich melde mich dann morgen nochmal genau bei ihm, wie wir das genau machen, dass wir uns nochmal kurz vorher... Aber sieht gut aus, meinst du? Genau, damit jeder weiß, wie wir aussehen. Ja. Und miteinander klarkommen und dann... Super. Das heißt, die Sendung hat dann doch einen wirklichen Nährwert gehabt heute wieder mal. Naja, ich habe ja vorhin für die Band meine Stimme abgegeben, aber dann hat es sich doch gelohnt. Hat sich ja doch gelohnt für dich. Ja. Na wunderbar. Ja, Köttner, ich danke dir. Super, ach, Nico, so, ja. Tust mir noch einen Gefallen? Nee. Stell mal Thomas Vogel bitte einen schönen Gruß und er möchte auch bitte langsam mal mir ein T-Shirt schicken. Mach ich nicht. Doch, Mama. Na, sag mal, zwei Gefallen sind doch nur echt irgendwie dicke genug. Ja, nein, ich hab beim Fritz Kneipen fürs T-Shirt gewonnen. Ach so, kann ich ja auch nichts dafür. Ach, die lege ich ihm mal bitte mal hin. Okay, tschüss. Guten Abend, bis dann, ciao. Ciao. So. Hallo, wer bist du da? Ja, ich bin's nochmal, Lennart. Wer? Lennart. Lennart. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja, ich suche welche, so für Bowlingabende oder sonst was. Bowling? Ja. Na, Bowling sollte jetzt nicht so schwer sein, oder? Nö, eigentlich nicht. Ist nicht so intim, ist nicht so, dass man dann nicht doch irgendwie, wenn man wollte, abhauen könnte? Also wer, von wo rufst du an, aus Berlin? Naja, Nord-Berlin. Nord-Berlin? Also nördlich von Berlin. Von wo denn genauer? Hohenneuendorf. Hohenneuendorf, kann man in Hohenneuendorf selbst bowlen? Ja, so ganz einfach mit der S1 zu erreichen. Ach so. Ja. Aber du würdest jetzt aber auch in Hohenneuendorf bowlen wollen. Und nicht nach Berlin fahren zum Beispiel. Ist mir egal. Ist dir egal? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt Glück haben, würde jetzt hier, zack, ein Bowler. Warte, und dann der Telefonnummer. Ich rufe die Bandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Noch mal sehen. Jo. Ob wir Glück gehabt haben. Hallo, wer ist denn da? Tag. Ja, willst du bowlen? Ja. Echt, ehrlich? Klar. Warte mal, bleib mal in der Leitung. Hier ist noch einer, vielleicht will er auch bowlen. Hallo, willst du auch bowlen? Ja. Sicher? Ja, ja, doch nicht. Doch nicht? Nee. Ja, siehst du, dann ist gut. Aber du willst bowlen? Ja. Richtig. Das ist gut. Das heißt, da brauchst du jetzt, aber da musst du abends Radio hören, um festzustellen, dass du bowlen willst. Wirst du, das ist dann schon irgendwie animierend. Ja, irgendwie schon. Also manchmal wird man auf sein Glück gestoßen. Ach, du hast jetzt wirklich das Gefühl, dass ich praktisch durch diese Sendung, dass du da auf dein... In diesem Augenblick ist mir aufgegangen, dass ich jetzt unbedingt gerne bowlen würde. Na, jetzt wird es nicht. Hohenneuendorf. Ja. Ihr müsst euch irgendwie da wahrscheinlich erst am Wochenende für ihn verabreden. Morgen. In Hohenneuendorf. Wer bist denn du? Mike. Mike. Und wer ist denn der Hohenneuendorfer? Lennart. Ah ja, genau. Mike und Lennart. Ja. Lennart, morgen schon? Ja, morgen ist kacke, ich muss auch arbeiten. Ach so, Mike, musst du nicht arbeiten? Nee, ich bin krank. Ja, aber wenn du krank bist, kannst du doch nicht bowlen gehen, wenn du da gesehen wirst. Nicht in Hohenneuendorf. Kennt mich keiner. Ach so. Na, aber morgen kann er nicht. Freitag bin ich bowlen. Freitag, ja. Mike. Ja? Ist es super, Freitag in Hohenneuendorf bowlen? Wie komme ich da hin? Mit der F1 nach Oranienburg. Und dann? Die hält direkt da an, dann kann ich dich da abholen, das ist ja kein Problem. Gut. Mike, von wo kommst du denn dann? Ich? Ja. Ostsee. Von der Ostsee? Ja. Na sag mal, spinnst du fährst doch nicht von der Ostsee nach Hohenneuendorf, um da zu bowlen. Naja, nehme ich jetzt quasi in Kauf. Nee, glaube ich dir nicht. Nee. Mike, da muss ich dich jetzt rausschmeißen. Gut. Und bin total enttäuscht von dir. Echt. So eine Sendung ist es hier nicht, sondern es ist schon ernsthaft, oder? Lennart? Ja. Ja. Hallo? Hallo, wer bist du da? Marco ist hier. Marco, du willst jetzt bowlen gehen am Freitag mit Lennart in Hohenneuendorf? Nee. Nein, auf jeden Fall. Naja, dann musst du doch jetzt hier nicht anrufen. Jetzt soll man nur Leute anrufen, die jetzt, bowlen ist wenn auch... Wenn sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben... Sag mal, ist es so schwer, jemanden zum Bowlen zu finden? Ich weiß es nicht, also... Die Kumpels haben ja immer Zeit. Das ist immer so eine Sache. Aber macht denn das Bowlen Spaß mit Nicht-Kumpels? Ja, wenn man sich dann gut versteht und kennenlernt und so. Wenn man Kumpel wird? Wenn man dann Kumpel wird, meinst du? Ja, und dann muss man ja unbedingt, aber wenn man so nett quatschen kann und so, ein bisschen... Ja. Soll man trinken oder so, keine Ahnung. Also das heißt, jetzt sollten wirklich ernsthaft Leute anrufen... die ein bisschen was trinken würden und mit Lennart am Freitag bowlen wollten. In Hohenneuendorf. Genau. Wie du die dringlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte genau, hier kommt jetzt die Telefonnummer für Bola. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau. Hallo, wer bist denn du da? Wer ist Martin, Marco? Marco? Genau, ich habe eben schon mal angerufen. Aber? Ich sollte mit den Kameraden bowlen gehen. Du willst du bowlen? Was? Nee, okay, es hat sich erledigt. Hallo? Bowling ist ja nicht schwer, glaube ich. Ja. Wer ist denn da? Hier ist Nikolas. Nikolas, du willst jetzt bowlen gehen? Nee, ich wollte aber sagen. Nee, aber dann muss ich dich mal rausschmeißen, weil jetzt dürfte praktisch nur jemand anrufen, der Bowling. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Sympathische junge Menschen, die am Freitag mit Lennart in Hohenneuendorf bowlen gehen wollten. Genau. Genau, so, hallo, wer ist denn da? Hi, hallo. Ja. Ich will bowlen. Echt? Aber nicht in Hohenneuendorf, oder wie das heißt? Hohenneuendorf, ne, aber da ist der doch zu Hause und da ist doch die Bowlingstation. The Bowling Station. Bei mir ist nur eine Bowlingstation. Aber von wo aus rufst du denn an? Aus Strausberg. Oh, das ist ja das andere Ende, oder? Genau. Ja. Da liegt ja voll Berlin dazwischen. Er könnte ja in der Mitte treffen, oder was? Nee, aber der geht doch immer in Hohenneuendorf bowlen, der Lennart. Oder, Lennart? Ja, ich krieg ja schon Rabatte da. Der kriegt doch schon Rabatte, das ist doch praktisch.